Weil es eine vollbusige, schlanke, weiße Frau ist. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist der neue Film Wonder Woman und die politische Diskussion darum. Es ist eine Debatte entstanden, da jetzt Frauenpower angesagt ist in der Comicwelt mit der Verfilmung von Wonder Woman. Und es gab in den USA große Diskussionen in den Medien und auf verschiedenen Ebenen in Bezug auch auf die Rolle der Frau in der Comicwelt und im Allgemeinen. Die Weltpremiere fand am 1. Juni statt. In Deutschland kommt der Film am 15. Juni ins Kino. Wir hatten das Glück, uns den Film schon angeschaut zu haben und wollen ein bisschen kurz zusammenfassen, worum es geht. Achtung Spoiler, wenn ihr auf keinen Fall Spoiler hören möchtet, dann bitte schaltet das Video aus. Ich fasse dann kurz den Inhalt des Films zusammen. Wonder Woman ist eine Amazone. Die Amazonen sind eine weibliche Kriegerkaste. Diese werden dann vom griechischen Göttergott Zeus erschaffen im Rahmen eines Krieges unter den Göttern. Dabei wird dann Ares, der Gegenpart, der Gott des Krieges sozusagen, der Gegner der Amazonen und von Zeus. Alle anderen Götter bis auf Zeus und Ares sterben. Die Amazonen bleiben dann auf einer Insel und sie geraten in Kontakt mit, in der Moderne bereits, mit einem britischen Agenten im Ersten Weltkrieg. Es entwickelt sich natürlich dann auch eine Liebesbeziehung zwischen Wonder Woman, gespielt von Gal Gadot, und Chris Pine in seiner Rolle als britischer Spion. Wonder Woman, die dann beschließt, in die Welt zu gehen, um Gutes zu tun mit dem britischen Agenten, um den Ersten Weltkrieg zu beenden. Es kommt dann letztlich zum erwarteten Showdown zwischen Wonder Woman und den Erzfeind, nämlich den griechischen Kriegsgott Ares. Und der gesamte Film endet dann auch eher dramatisch. Den Film kann man schon jetzt als großer Erfolg bezeichnen. In den USA hat er am ersten Wochenende schon über 100 Millionen Dollar verdient und weltweit über 200 Millionen Dollar. Und das war mehr als bei der ersten Woche von Shades of Grey. Der Film wird auch politisch sehr stark gefeiert. Es gibt eine Crowdfunding-Kampagne, wo das Geld für 70 Mädchen aus New York gesammelt werden, damit sie diesen Film anschauen könnten. In Austin, Texas gab es und gibt es Women-Only-Screenings von diesem Film, was zum Beispiel zu den Protesten geführt hat. Und in Deutschland, lustigerweise, wird eine Männer-Only-Screening angekündigt, wo den Zuschauern, den männlichen Zuschauern, noch Playboys verteilt werden. Das hat auch zum Skandal geführt. Cinemax hat auf die Kritik reagiert und zeigt den Film nun in der offenen Vorpremiere und nicht mehr im Rahmen des Männerabends. Übrigens 2016, pünktlich zum Jubiläum von 75 Jahren Wonder Woman, haben die Vereinten Nationen beschlossen, diese Kunstfigur auch zur Botschafterin für Frauen zu präsentieren. Da gab es erheblichen Widerstand. Zum einen ist Wonder Woman älter als die Vereinten Nationen selbst als Figur. Zum anderen ist es auch so, dass es Widerstand deswegen gab, weil es eine vollbusige, schlanke, weiße Frau ist. Und jetzt kommen wir zur Kritik des Films. Obwohl der Film schon eine klare feministische Botschaft hat, wird er dennoch von einigen Feministinnen kritisiert. Vor allem wird es dem Casting vorgeworfen, dass die Schauspielerin Gal Gadot zu schön und zu sexy aussieht und einen zu kurzen Rock anhat. Darüber hinaus wird auch kritisiert, dass die Amazonen auf ihrer Insel nicht genug Vielfältigkeit aufweisen. Es gäbe nur zwei ethnische Gruppen, weiß und schwarz. Außerdem wird das kritisiert, dass Chris Pine, die männliche Figur, doch auch so eine Superheldin oder quasi Superhelden-Geschichte hat, im Sinne, dass alle Blockbuster doch einen Mann als zumindest eine zweite Hauptfigur braucht. Ja, es ist aber auch so, dass kritisiert wird, dass im Rahmen dieser mythologischen Gestalten der Amazonen, die eigentlich nur Männer wegen der Reproduktion brauchten, um tatsächlich sich fortzupflanzen und dann ausschließlich in einer rein weiblichen Gesellschaft leben, dass der Mann eigentlich theoretisch darauf reduziert bleiben sollte, wenn man den Amazonen treu bleibt in ihrem Konzept. Und dass dennoch Liebe plötzlich im Film eine Rolle spielt. Und die Kritik dann einiger Feministinnen ist, warum muss Liebe dann dennoch eine Rolle spielen? Weil es eine Frau ist? Genau, am Ende des Films sagt die Wonder Woman, dass die Liebe die Welt rettet. Und sowas sagt weder Iron Man noch Captain America in seinen Filmen. Das ist ein weiterer Kritikpunkt. Auf der Seite Fox wird der Film oder das neue Konzept von Wonder Woman meiner Meinung nach ein bisschen sachlicher oder wissenschaftlicher kritisiert. Der Autor von Wonder Woman, William Marston, hat die Superheldin eigentlich ursprünglich so konzipiert, so dass sie aus Tonerde erschaffen wurde und im Prinzip keine Eltern hat. Und in der neuen Version von Wonder Woman hat sie eine Mutter und sogar einen Vater. Und zwar nicht irgendeinen Vater, sondern den obersten Patriarchen der antiken Welt, Zeus, den Göttervater. Genau, wir müssen aber sagen, dass dieses Konzept nicht von den Drehbuchautoren des Films erfunden wurde, sondern schon 2011 in der neuen Ausgabe von Wonder Woman gemacht wurde. Also Gustavo, du hast den Film gesehen, du hast Kritik darüber gelesen, was glaubst du? Ja, es sei mir bitte nicht übel zu nehmen, dass ich direkt den Film beurteile. Ich habe den Film leider gesehen. Ja. Was sage ich dazu? Ja, was auch immer diese Vorwürfe des Chauvinismus einiger Männergruppen, einige Feministinnen, denen der Film nicht diverse genug ist. Wenn man sich den Film anschaut, ist es eine ganz normale, auf dem Comic basierende Klamotte. Ich war nicht so sonderlich darauf bedacht, oder es sprang mir nicht sonderlich ins Auge, dass es tatsächlich die Rolle der Frau ist. Ich sah einfach nur einen Comichelden, diesmal weiblich. Die Handlung ist vergleichbar mit anderen Filmen à la Batman oder Superman. Für einen Außenstehenden, der sich nicht sonderlich mit den Genre Comic und Verfilmungen eines Comics beschäftigt, ist es einfach nur eine Version 2.0, 2.1, 3.0, immer und immer weiter, immer der gleichen Handlung, die ein wenig variiert, ein paar Explosionen, ein Showdown, eine gute oder ein guter und ein böser. Hast du den Film feministisch genug gefunden, aber doch ein bisschen chauvinistisch? Ich fand ihn nicht chauvinistisch. Es gab da ein paar eingebaute Witze zum Thema der Geschlechterrollen. Die meisten ein bisschen flach, zwei oder drei waren vielleicht eher gelungen. Ansonsten, ich sehe da keinen Geschlechterkampf im Film. Tut mir leid. Und was hältst du vom Film? Also auch was das Handwerkliche anbelangt, würdest du denn auch abgesehen vom Handwerklichen auch sagen, dass der Film tatsächlich so viel Sprengkraft besitzt in Bezug auf die Geschlechter? Naja, handwerklich habe ich den Film nicht schlecht gefunden. Ich bin kein Fan von Superheldenfilmen, aber der Film war für mich schon rund und ich fand das Casting des Films ziemlich gut, vor allem die Besetzung der Hauptrolle. Gal Gadot war in dieser Rolle überzeugend und so stelle ich mir Wonder Woman heutzutage auch vor. Was die politische Seite angeht, habe ich den Film auch ziemlich ausgewogen gefunden. Er war für mich offensichtlich feministisch. Ich habe diese Botschaft da gespürt, aber nicht zu didaktisch und selbstironisch sogar. Und in diesem Sinne hat mich der Film auch nicht gestört. Und diese Kritikpunkte von den, sage ich so, Ultra-Feministinnen kann ich gar nicht nachvollziehen. Was das Lieblingsthema der Feministinnen angeht, das Thema der zum Objekt Degradierung, sollte man erwähnen, dass Chris Pine in diesem Film als Objekt betrachtet wird, als so ein sexy Objekt für die Hauptfigur. Vor allem in der Szene, wo er nackt in der Quelle badet, fragt Wonder Woman ihn, ob alle Wesen in seiner Welt so aussehen wie er. Und er antwortet ihr, ja, ich bin schon überdurchschnittlich. In diesem Film habe ich zwei Stellen gefunden, die man auch aus diesen ultrafeministischen Sichten kritisieren kann. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Wonder Woman ein Baby sieht und sofort sagt, oh Baby, wie süß. Und die Szene, wo sie zum ersten Mal Eis probiert und genießt das auch. Im Prinzip sind das auch Frauenklischees und Für alle Feministinnen da draußen, wenn ihr jetzt überlegt, etwas über Wonder Woman zu machen, könnt ihr meine Vorschläge ganz gut verwenden. Dürft ihr. Ja. Als Warnung für diejenigen, die vielleicht unfreiwilligerweise sich den Film anschauen müssen, er geht 2 Stunden 40 Minuten. 2 Stunden 40 Minuten Wonder Woman. 2 Stunden 40 Minuten eines voraussehbaren Endes. Gut, ihr seid gewarnt. Und was glaubt ihr? Wartet ihr auf den Film? Oder habt ihr vielleicht gar keine Lust auf diese feministische oder je nach Standpunkt chauvinistische Klamotte? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked es und abonniert unseren Kanal. Ciao! Danke und ciao!